Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir ein tolles Thema. Ich freue mich da sehr darauf. Das Thema heißt ungewöhnliche Liebe. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal eine sehr ungewöhnliche Liebe erlebt haben oder vielleicht sogar gerade drinstecken in dieser Liebe. Also, Stichwort Dreierbeziehung. Vielleicht seid ihr in einer Dreier- oder einer Viererbeziehung, wo sich alle gleichermaßen lieben. Vielleicht habt ihr eine Liebe trotz großer Altersunterschiede. Vielleicht gibt es in eurer Liebe oder habt ihr eine Liebe gegen alle Widerstände, dass eure Eltern oder euer Umfeld die Liebe nicht will und ihr sagt aber ja, die Liebe ist so stark, das wollen wir. Vielleicht erlebt ihr oder habt ihr erlebt eine tiefe Zuneigung zu eurem Bruder oder eurer Schwester. Vielleicht liebt ihr über alle Maßen euren besten Freund. Und zur Liebe gehört natürlich, zum Thema ungewöhnliche Liebe gehört auch die Liebe zu Gott. Vielleicht können wir uns unterhalten mit einem Mönch, einer Nonne oder einem Priester, der uns davon erzählt, wie er diese Liebe empfindet und wie er dazu gekommen ist. Also, ungewöhnliche Liebe. Ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin hat den sehr schönen Namen Valentina und Valentina ist 51. Guten Morgen, Valentina. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Valentina. So, jetzt bin ich gespannt, von welcher ungewöhnlichen Liebe du mir erzählen wirst. Ja, ich bin objektophil, das heißt, ich verliebe mich in Gegenstände. Ja. Das haben wir in dieser Sendung schon früher einige Male gehört, klingt ja aber nach wie vor für, glaube ich, ganz viele Menschen sehr, sehr skurril und sehr befremdlich. Deshalb werden wir, kann ich verstehen. Ja, deswegen lass uns ausführlich drüber sprechen. Du bist verliebt oder liebst Gegenstände? Richtig, ich habe mich in meinem Leben schon in mehrere Gegenstände verliebt, nacheinander. Ja, zum Beispiel? Ja, das fing in meiner frühesten Kindheit im Grundschulalter schon an. Da habe ich es aber so als Liebe nicht so erkennen können. Mhm. Mein Stoff-Indianer-Zelt. Und in meiner Jugend kam dann meine E-Gitarre, die so, mir dann auch wirklich bewusst war, das ist Liebe. Also das es war nicht die Puppe oder sowas, sondern das Stoff-Indianer-Zelt. Richtig. Ja. Und dann kam die E-Gitarre. Dann kam die E-Gitarre, die ich auch wirklich als Liebe erkannt habe. Da warst du schon wesentlich älter, pubertierend, so? Da war ich, 15 war ich. Ja. Mhm. Aber wenn man 15 ist und in der Zeit, du bist 51 Jahre alt, damals, kann man sich selbst denn überhaupt ernst nehmen, indem man... Ich hab mich ernst genommen, meine Gefühle waren... Warum sollte ich mich nicht ernst nehmen? Naja, weil das so... Meine Gefühle waren ernst, die waren tief, die waren dramatisch. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber ist man von sich selbst oder über sich selbst dann nicht so irritiert, dass man einfach denkt, naja, ich finde das Instrument einfach toll, aber von Liebe zu sprechen? Ja, ich sag mal, das war auch bei meinen späteren Lieben so. Immer wenn eine Liebe begann, dann dachte ich auch, ist es das jetzt wieder? Oder ist es wirklich Liebe? Ist es Verliebtsein? Es fühlt sich so an. Wie es so beschrieben wird, mit Herzklopfen, mit Aufgeregtsein, mit Sehnsucht nach dem Objekt der Begierde. Und die Symptome, die waren bei mir eben genauso. Und wie hast du denn dann deine große Liebe zu der Gitarre gelebt damals? Ja, also mit Zärtlichkeiten. Irgendwann habe ich mich auch getraut, sie in den Arm zu nehmen. Mhm. Da hat mir noch eine Freundin bei geholfen, die hat uns quasi als Paar vermittelt. Und ich hatte immer am Anfang sehr große Schwierigkeiten damit, mich meinen Liebesobjekten zu nähern. Das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich mich verliebe. Ja. Hast du der Gitarre damals auch einen Namen gegeben? Ja. Weißt du den? Sandy. Wie? Sandy. Sandy. Mhm. Du hast sie in die Arme genommen. Die habe ich in den Arm genommen, kann man ja mit Gitarren sehr gut machen. Also nicht so wie beim Spielen, ja, dass man sie so quer nimmt, sondern wirklich hochkant. Ja. Aber du hast im menschlichen Körper. Aber du hast auch auf ihr gespielt. Ich habe auch auf ihr gespielt, meine ersten Songs geschrieben. So bin ich zum Gesang gekommen, das Gitarre spielen. Hast du mit Sandy auch gesprochen? Ja, aber jetzt keine wilden Dialoge, keine Gespräche, wie wir uns jetzt unterhalten. Mhm. Also beim Schmusen, leises Flüstern halt. Sandy, ich liebe dich oder so. Nur kriegt man ja, wenn man einen Gegenstand liebt, nichts zurück. Wie? Ja, das sagen die Normalos. Das sagen wir Normalos, schöne ja. Schönes Gefühl. Auch wenn der Gegenstand jetzt nicht aktiv agiert, ja, nicht wirklich mit mir spricht, hörbar mit mir spricht, da kommt eine Energie, was Feinstoffliches zurück. Ach so, auf der Ebene empfindest du das? Ja, das ist immer schwer zu beschreiben, auch Normalos das so zu erklären. Das ist wie ein zusätzliches Sinnesorgan. Mir fällt jetzt kein besserer Vergleich ein. Siehst du denn das Objekt, bleiben wir nochmal bei der Gitarre, ja, in irgendeiner Form als Wesen? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur als Gegenstand? Nicht nur als Gegenstand. Auch als Gegenstand, es ist eine Gitarre oder es ist ein Laptop, ein Kran, was ich schon alles hatte als Liebe in meinem Leben. Aber eben auch als Wesen, als beseeltes Wesen. Als beseeltes sogar. Richtig, aber es geht mir jetzt nicht so, wenn ich mal hier meine Trinkflasche, die ich gerade auf dem Tisch stehen habe, die ist nicht beseelt. Man muss sich vorstellen, ich gehe durch die Stadt, durch eine große Menschenmenge, mich lächeln einige Menschen an, zu denen bekomme ich irgendwie einen Draht. Jetzt keine Liebe, davon rede ich nicht, aber zu denen bekomme ich irgendwie einen Draht und andere Menschen, die gehen an mir vorbei, die nehme ich gar nicht wahr. So ist es auch bei Gegenständen. Die meisten Gegenstände sind einfach nur Gegenstände. Warum hieß Sandy Sandy und nicht zum Beispiel Kurt? Weil ich Sandy als weibliches Wesen empfunden habe. Sind Gegenstände, die du liebst, immer weiblich? Nein. Nein. Sandy war eigentlich so das einzige weibliche Gegenstandswesen. Gehen wir mal. Die Lieben, die ich danach hatte, habe ich alle als männliche. Vielleicht zählst du die Gegenstände mal auf, die dann kamen noch, in die du dich sehr verliebt hast. Also nach meiner E-Gitarre Sandy kam mein erster Synthesizer, Roland, auch von der Firma Roland, die bauen ja Synthesizer und Musikelektronik. Dann hatte ich ein Soundmodul, also auch ein Synthesizer, nur ohne Tastatur, von der Firma Korg, den M1R. Den habe ich Mirchen genannt, weil dieses M1R aussah wie Mir. Und daraus habe ich halt den Namen Mirchen kreiert. Dann kam irgendwann der Baukran. Zwischendurch waren auch noch andere kleinere Lieben. Da will ich mal eben einhaken, der Baukran. Bei den anderen, gut, wir Normalus, wie du das ausdrückst, können das natürlich nicht nachempfinden, auch wenn du eine Gitarre liebst. Aber noch schwerer nachzuvollziehen ist es natürlich ein Baukran. Den kann da war ich auch erst verdutzt. Wollte das auch erst nicht so richtig glauben. Weil das war so ein totaler Ausreißer. Erst so diese Musikinstrumente und ich sag mal so, mit Bauwesen habe ich überhaupt nichts zu tun, dieses Grobschlächtige und so. Ich bin eher ein künstlerischer Mensch. Aber und dieser Kran, den kannst du nicht in den Arm nehmen und nicht streicheln. Ja, das war auch ein bisschen, das war eigentlich eine sehr große Liebe, also nicht nur körperlich groß, so ein Kran, sondern auch von den Empfindungen eine sehr heftige Liebe, aber auch eine sehr unglückliche Liebe. Weil er ja dann auch irgendwann wieder abgebaut wurde und ich hatte auch, ja, man kann fast sagen, jahrelang heftigen Liebeskummer. Und ja, war schon sehr schwierig. Jetzt gehört ja zur Liebe, oftmals, nicht immer, aber zur großen Liebe gehört auch Sexualität und Erotik. Richtig. Empfindest du mit und durch deine Gegenstände auch Erotik und Sexualität? Ja, was versteht man unter Erotik? Erotik ist dieses gewisse Kribbeln, eine körperliche Anziehung. Muss nicht unbedingt in Sex ausarten, kann. Hast du mit einem Gegenstand schon einen Orgasmus gehabt? Ja. Mit welchem Gegenstand? Ja, mit meinem aktuellen. Wie gesagt, spielt jetzt nicht die Hauptrolle in unserer Beziehung. Ja, was ist der aktuelle Gegenstand? Mein Laptop. Der Laptop? Ja. Wie kann man mit einem Laptop einen Orgasmus haben? Ja, indem man ihn intensiv streichelt, küsst, in den Arm nimmt, mit ins Bett nimmt. Intensive Zärtlichkeiten. Das heißt, es gibt auch eine direkte Berührung zwischen Laptop und deinem Geschlechtsteil? Nein. Nein, das nicht? Nein, nein. Nein, mir ist die Berührung im Gesicht wichtiger und ein Laptop ist klein. Das ist halt nur möglich im Gesicht und ja. Und ich möchte auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ja, okay, ich will dich da gar nicht... Das ist ein bisschen zu intim, muss ja. ich sagen. Okay, entschuldige, wenn ich das so frage, weil es klingt wirklich, obwohl ich schon mit einigen Menschen gesprochen habe, die diese Leidenschaft haben, klingt es natürlich immer noch für uns stinklangweilige Normalos sehr... sehr bizarr. Verstehe ich auch. Ja. Aber genauso ist es ja für mich nicht nachvollziehbar, wie man sich unsterblich in Menschen verlieben kann, egal ob Mann, ob Frau. Hast du dich noch nie in einen Menschen verliebt? Nein. Mir sind Freunde wichtig, also wirklich Kumpel, liebe Freundinnen. Ich habe eine Seelenfreundin, nenne ich sie, die kenne ich seit meiner Gymnasialzeit. Mhm. Die hat auch vollstes Verständnis für meine Objektophilie, hat alle meine Lieben, fast alle meine Lieben miterlebt und hat sogar ja immer vermittelt, mir Mut gemacht. Sie ist auch sehr außergewöhnlich und wie gesagt, die hat mir immer Mut gemacht, meine Lieben auch zu leben. Nun könnte man ja, ich mache gerade mal Küchenpsychologie, könnte man auch sagen, du verliebst dich in Gegenstände, weil das viel einfacher ist, als mit einem Menschen umzugehen und du hast Angst vor einer Beziehung mit einem Menschen. Das kann ich so nicht bestätigen. Erstens mal haben wir Objektophilen ja dafür andere Probleme, zum Beispiel die Akzeptanz, die fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft. Mhm. Das ist ein sehr großes Problem. Mhm. Und ja, ich kann ja, also ich hatte auch nie irgendwie ein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit, in meiner Jugend, dass ich jetzt sagen könnte, ja, es schreckt mich irgendwie ab oder ich habe Angst vor einer menschlichen Beziehung. Dieser Gedanke... Da passiert einfach nichts. Also es ist einfach ein Desinteresse. Es ist keine Angst, kein Ekel in dem Sinne. Das heißt, du weißt gar nicht mal, ob du heterosexuell oder lesbisch bist. Sagen wir mal so, zu Männern würde ich mich rein sexuell eher hingezogen fühlen. Also wenn überhaupt ein Mensch, dann ein Mann. Dann ein Mann, ja. Ich könnte mir auch, ich sag mal so, seelenlosen Sex mit einem Mann vorstellen. Aber möchte ich jetzt auch nicht unbedingt auf Biegen und Brechen ausprobieren. Und das ist auch noch nie ansatzweise passiert? Nein. Hast du schon mal, wenn ich das fragen darf, einen Menschen, einen Mann geküsst? Ich bin von Männern, von mehreren Verehrern schon geküsst worden, aber das... nie was rübergekommen, meine. Ich fand's, ja. Du hast es so mitgemacht, aber es hätte auch nicht sein müssen. Ich wollte denjenigen nicht verletzen, hab's dann so über mich ergehen lassen, aber hab da überhaupt nichts bei empfunden. Jetzt hast du gerade eine ganze Menge Gegenstände aufgelistet, in die du schon verliebt warst. Wie kommt es denn dann zum Ende einer Liebe bei einem Gegenstand? Warum hörst du auf, einen Gegenstand wieder zu lieben? Meistens ist es dann so, dass eine neue Liebe beginnt. Das geht dann so ineinander über. Da bleiben dann noch längere Zeit auch Restgefühle, aber diese neue Verliebtheit, die ist natürlich dominant. So diese Verliebtheit mit diesen typischen Symptomen halt, die drängt sich einfach mehr ins Bewusstsein. Wie lange bist du jetzt schon in deinen Laptop verliebt? Ja, mit dem Laptop, das ist sowieso eine ziemlich lange Geschichte. Ich meine, den habe ich jetzt seit September 2013. Ja. Also es war so, ich war mal in den Laptop einer Freundin verliebt, einer früheren Freundin, einer Computerfreundin, so nenne ich die immer. Da bahnte sich so, sie hatte einen Laptop und in den habe ich mich verliebt. Das ist natürlich nichts geworden, weil ich mich auch von der Freundin getrennt habe und der Laptop für mich unzugänglich war. Ja. Dann lief ich so jahrelang mit diesem unterschwelligen Gefühl rum, hatte ja dann auch andere Lieben, aber trotzdem war dieses Gefühl nie ganz weg. Wenn ich irgendwo einen Laptop gesehen habe, im Fernsehen oder was weiß ich, oder irgendwo, dann machte das in meinem Herzen so einen Ruck irgendwie, da ist noch irgendwas. Und vielleicht versuche es. Es wird wahrscheinlich nicht gelingen, aber bitte versuche es trotzdem, Valentina. Wie merkt man, dass man in einen Laptop verliebt ist? Oh, das merkt man sehr gut. Wie merkst du, Domian, wenn du in eine Frau verliebt bist? Ja, dann würde ich sagen, sie hat eine tolle Ausstrahlung, sie hat schöne Augen. Genau. Ja, mein Laptop hat auch eine wunderbare Ausstrahlung. Und eine tolle Tastatur. Ja. Oder sowas. Ja. Aber das Display ist für mich so quasi das Gesicht. Es hat aber nichts damit zu tun, was du über den Laptop siehst, also Internet und so Sachen, darum geht es gar nicht. Es geht um das Gerät. Dein Eigen ist deine Seele und das ist jenseits der Festplatte, jenseits des Browsers, jenseits der Platinen, das ist was Feinstoffliches. Das können Normalos einfach nicht empfinden. Das ist wie, ich sag mal, diese Wahrnehmung, die man muss sich vorstellen, so ein Frequenzband und wir nehmen einen bestimmten Bereich dieses Frequenzbandes wahr. Wie heißt der Laptop? Der heißt Valentino. Ach, der heißt Valentino. Wie romantisch. Ja. Valentina und... Also ich habe ihn Valentino genannt. Er ist ein Acer-Laptop und ich habe ihn Valentino genannt. Sagt denn der Laptop auf irgendeiner feinstofflichen Ebene auch mal zu dir, ich liebe dich? Ja. Er sagt es nicht in Worten, aber er signalisiert, sagen wir so, er sagt es nicht, er signalisiert es mir. Es ist völlig schräg, was du erzählst. Und ich nehme es, ich akzeptiere es und respektiere dich absolut, Valentina. Danke, das ist schön. Ja, absolut, absolut. Ich habe nur wirklich gelernt, dass es so viele Spielarten von Erotik und Sexualität und Liebe gibt. Ja, ich habe da auch so meine Theorie zu, wenn ich die mal äußern darf. Ja, gerne, gerne. Also es wird ja von vielen Menschen, unwissenden Menschen behauptet, wir wären krank, wir wären verrückt, nicht normal, also ich sehe das anders. Ich denke mal, die Natur hat einfach vorbestimmt, dass gewisse Menschen oder einige Menschen sich nicht vermehren, sich nicht paaren. Dazu gehören eben Homosexuelle beispielsweise, unfruchtbare Menschen und eben wir Objektophilen. Wir sind einfach von der Natur, ich unterstreiche das extra, von der Natur aus nicht dazu bestimmt, uns mit einem anderen Menschen zu paaren und Nachkommen in die Welt zu setzen. Ich denke mal, das ist einfach ein natürliches Selektionsverfahren der Evolution, dass es bestimmte Menschen gibt, die sich nicht vermehren. Ja, das kann natürlich sein. Ich kann von mir behaupten, ich habe nie ein traumatisches Erlebnis gehabt, das mit einem Mann oder überhaupt mit einem Menschen. Ich bin nie missbraucht worden. Valentina, ich kriege gerade ein Klingelzeichen aufs Ohr sozusagen. Ich habe die Zeit ganz, weil es so interessant ist, mit dir zu sprechen, die Zeit völlig aus dem Auge verloren. Ich fand es auch total super, das mal hier erwähnen zu dürfen. Ja, wir unterhalten uns schon. Haben wir ein großes Bedürfnis. Ja, und ich, wie gesagt, vollen Respekt meinerseits, wenn auch es befremdlich für uns klingt. Aber du hast das so glaubhaft erzählt, dass es eine Unverschämtheit wäre zu sagen, du bist verrückt oder du spinnst. Nein, das ist dein Leben und deine Welt. Und wenn du damit glücklich bist, dann ist das gut so. Punkt. Ende der Debatte. Genau. Ich bin damit glücklich, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Und ich danke alles, auch Domian. Alles Gute, Valentina. Danke. Tschüss. Auch so. Ciao. Tschüss. Ja. Das ist natürlich befremdlich. Aber wie gesagt, wenn es denn so ist und, wenn das von Menschen so empfunden wird, warum nicht? Warum nicht? Hier ist Finn. Finn ist 16. Hallo, Domian. Heute sind die Menschen mit den schönen Namen. Finn mag ich auch sehr gerne als Name, Finn. Ja, hallo. Ja, grüße dich. 16 Jahre alt, ungewöhnliche Liebe. Genau, bei mir geht's darum, ich bin mit einem Geist zusammen sozusagen. Und für mich ist das aber ganz normal sozusagen. Ich kann ihn auch ganz normal sehen. Ich kann ihn ganz normal spüren. Du bist mit einem Geist zusammen. Ist der Geist weiblich? Genau, der Geist ist weiblich. Wie alt ist der Geist? Der Geist ist auch 16. Ist auch 16? Ja, genau. Siehst du diesen Geist? Genau, ich sehe den ganz normal, aber das ist doch schon das Problem. Also andere sehen den nicht. Beschreib ihn mir, wie dieser Geist genau aussieht. Ist ungefähr so 1,80, 1,75 groß so. Grüne Augen. Blonde Haare, normale Gesichtsfarbe so. Trägt, sag ich mal, jeden Tag unterschiedliche Klamotten. Auch eher schick gekleidet so. Ja. Sonst ganz normal, ein ganz normales Mädchen eigentlich. Und für mich ist es auch kein Geist. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass es irgendwie, wie man sich einen Geist vorstellt, sondern einfach ganz normal. Nur andere sehen ihn nicht. Aber niemand sieht es. Kein anderer Mensch. Wenn du diesen Geist, ist sie jetzt gerade da? Nee, im Moment ist sie nicht da. Wie und wie oft taucht sie überhaupt auf? Also nicht jeden Tag, aber man könnte, also jetzt nicht, also wir kennen uns jetzt seit einem Jahr. Und nicht, also es gab auch schon Tage, wo ich sie nicht gesehen habe, aber eigentlich könnte man schon so sagen, jeden Tag einmal. Wie habt ihr euch kennengelernt? Sie kam zu mir. Also sie hat mir erzählt, sie war plötzlich da. Plötzlich da, eben auf einmal. Hast du keinen Schreck bekommen, wenn plötzlich dann eine Frau vor dir steht? Also erstmal, sie ist nicht aufgepufft, sondern sie kam schon so durch die Tür eben, damit ich mich nicht, sie hätte auch aufpuffen können, sag ich mal. aber sie ist dann eben durch die Tür gekommen, um mich nicht zu erschrecken so. Sie kam durch deine Kinderzimmertür? Genau. Die Tür ging auf und sie kam rein? Sie kam rein. Erstmal habe ich mich natürlich, es war eine fremde Frau. Aber es war ja nicht dieser Moment, huch, das ist ein Geist, weil für mich ist es ja normal. Sie sieht ganz real aus. Für mich ist sie ganz real. Also was sie ist ganz real, nur was sie nicht kann, ist zum Beispiel ein Glas verrücken oder so. Weil sonst könnte man ja auch sofort sagen, wenn sie nun ein Glas verrücken könnte, okay, dann können sie Freunde nicht sehen, aber die Freunde können ja sehen, wie ein Glas durch die Luft schwebt oder so. Ja. Kannst du ihr die Hand geben? Ich kann ihr die Hand geben, ich spür's, aber also ich spüre jetzt nicht wie eine Berührung, wie du mich berühren würdest. Das heißt, du fasst schon letztendlich in die Luft rein. Ja, aber ich spüre irgendwo schon eine Wärme. So, also jetzt nochmal zu dem Kennenlernen. Da geht die Tür bei dir im Zimmer auf. Da kommt eine fremde junge Frau rein. Ja. Was hat sie gesagt? Also sie meinte erstmal, dass ich mich nicht erschrecken sollte. Und dass das alles einen tieferen Sinn hätte so. Und dass sie eben viele Leute beobachtet hat oder so, da viele Männer, viele Jungs in meinem Alter so. Und sie hätte mich eben schon für eine längere Zeit beobachtet so und hätte mich dann eben ausgewählt und dass sie mich dann eben so ganz nett finden würde. Und aber in dem Moment hast du nicht gedacht, entweder hat die nicht mehr alle Tassen im Schrank oder ich habe meine Tassen nicht mehr alle im Schrank. Ja, natürlich, ich habe ja gedacht, wenn bei dir ins Zimmer eine Frau reinkommen würde und das zu dir sagen würde, dann würde ich, ja, natürlich, dann wäre ich eher auch irritiert, ja. Genau, das ist erstmal ganz komisch so. Wann hast du das angefangen ernst zu nehmen? Ich habe es ernst genommen in dem Moment, wo ganz viele Leute mir nicht gesagt haben, dass sie sehen. Also, sie sehen sie ja nicht. Also nachdem es andere gesagt haben, wir sehen sie nicht, dann hast du es ernst genommen. Genau, natürlich könnten die mich nun... Das war ein interessanter Schluss. Du hättest ja auch daraus schließen können, du spinnst. Genau, aber weil ich sonst keine psychischen Probleme habe, geht das eigentlich. Und selbst wenn ich spinne, also das ist eben auch so das Problem, ich kann nie wirklich genau sagen, ob ich spinne. Das kann mir auch kein Psychologe oder so sagen. Warst du deshalb schon mal bei einem Psychologen? Nee, ich war deswegen noch nie beim Psychologen. Was sagen deine Eltern? Wissen die das? Meine Eltern wissen das. Ich mache das eigentlich mit allen Personen, die mir nahestehen, so, dass ich denen das einmal erzähle. So. Mhm. Und die sagen mir dann aber, dass sie sie nicht sehen. Und dann... nerve ich die aber auch nicht weiter damit, sondern dann belasse ich es dabei. Ich will nochmal auf die Anfangsszene zurückkommen. Ja. Wie lange ist sie beim ersten Mal bei dir geblieben? Beim ersten Mal waren wir ungefähr 20, 30 Minuten so zusammen. Haben dann erstmal miteinander gesprochen. Ja, aber kommt denn dann nicht automatisch die Frage, nachdem du dich ein wenig darauf eingelassen hast, wer bist du und woher kommst du? Genau, das hat sie mir auch erzählt. Soll ich das einfach mal erzählen? Ja, bitte. Also sie kommt sozusagen nicht aus einer, also sie kommt schon aus so einer anderen Welt, das war ein bisschen schwer zu erklären, also sie kommt schon aus einer anderen Welt. Sie ist auch eine sozusagen verstorben, aber es ist nicht so, dass sie jetzt sich mit anderen Geistern irgendwie unterhalten könnte oder so. Mhm. Wo ist sie denn, wenn sie nicht bei dir ist? Da ist sie eben in dieser anderen Welt. Warum überhaupt gibt sie sich mit dir ab? Ja, weil sie hätte sozusagen jeden Menschen beobachten können sozusagen und sich für jeden auswählen können. Das hat alles auch nicht mit Liebe zu tun, sondern es ist einfach Menschen, die sie sympathisch findet oder so. Und mich hat sie dann eben ausgewählt für sich. Aber warum tut sie das? Weil, also es ist eben so bei es hat nicht jeder sowas von Geist. Aber eben, manche Menschen haben das Glück, eben sowas zu haben. War sie denn auch mal ein Mensch? Ja, sie war auch mal ein Mensch. Habe ich ja eben gesagt, sie ist dann verstorben so, aber sie kann sich das, aber mehr weiß sie auch nicht. Also sie könnte jetzt nicht sagen, ich habe im 14. Jahrhundert als Bauer oder so. Mehr weiß sie nicht. Du sagst, du bist in sie verliebt. Ich bin in sie, genau. Also am Anfang war es eben noch keine Liebesbeziehung oder so, am Anfang war es nur eine Freundschaft. Und dann hat sich das aber so entwickelt. Was sagt sie denn, was sie für dich empfindet? Ja, Liebe auf Gegenseitigkeit. Genau. Gibt es Erotik und Sexualität zwischen euch? Sexualität schon, aber kein Geschlechtsverkehr, sondern eben nur eher so aufkuscheln. Also sie spürt mich sozusagen, also ich kann sie anfassen, was sie spürt. Ich spüre sie nicht direkt, also ich nicht wie wenn du mich jetzt anfassen würdest, aber ich spüre, dass da schon irgendwo eine Wärme ist. Mhm. So, also da ist irgendwas, was... Es ist kein normales Anfassen, aber es ist schon ein schönes Gefühl. Es ist nicht wie jetzt irgendwie, als wenn ich in Luft greife oder so. Geschlechtsverkehr ginge nicht, warum? Oder geht nicht, warum? Es ginge schon, aber es ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Wollen Geister aus einer anderen Welt Geschlechtsverkehr haben? Ja, sie haben auch schon mal so darüber gesprochen und so. Und sie meinte das auch schon, aber also es wäre, könnte man jetzt langsam in Betracht ziehen. So. Hast du sie gefragt, ob sie Gott kennt? Sie kennt keinen Gott. Also sie kennt jetzt nicht den Gott oder so. Das ist jetzt auch nicht so christlich. Aber es ist schon so, und das war das, was ich bis jetzt auch mal geglaubt habe. Vielleicht hat sie, war sie auch deswegen von mir überzeugt so. Ja, was ich immer geglaubt habe, ist, dass es irgendwie da, dass es irgendwas gibt so. Das ist jetzt nicht mit Jesus als Sohn oder so, aber dass es doch irgendwo so eine andere Instanz gibt, so die einen, die alles erschaffen hat vielleicht oder die alles bestimmt oder so. Und das gibt es schon, aber Jesus ist nicht der Sohn oder aber so. Das ist doch eigentlich ein mega spannender Kontakt. Ja. Du müsstest sie doch stundenlang ausfragen, ja, was das da drüben ist in dieser anderen Welt, ja, wie es dazugeht. Ja, da reden wir auch viel drüber. Was hat sie dir, was ist das Spannendste, was sie dir erzählt hat von drüben? Also für mich das Spannendste war eigentlich das mit dem Gott. Also dass es eben, dass es da eine Instanz gibt, das ist jetzt auch kein Mann oder so. Aber was eben meine Theorie so bestätigt hat, dass es da eben was gibt, was alles bestimmt und so, und dass das eben auch, dass wirklich alles einen tieferen Sinn hat. So. Hast du denn gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, habe ich sie. Und? Was antwortet sie? Und sie hat dann eben nochmal sozusagen, sie hat jetzt nicht mit Gott zu, sie hat nicht mit Gott gesprochen, das wäre Quatsch, aber sie hat eben noch, also es gibt da so Rangordnungen und so. Sie hat mit jemandem gesprochen, der so näher an Gott so dran ist. Und der meinte einfach, der Sinn des Lebens ist, sich seine Träume zu erfüllen und glücklich zu sein. Naja, gut, das ist so ein Spruch. Das ja, ist nichts Besonderes. Ja, gut. Frag sie mal, warum dieser Gott oder wie immer man das nennen mag, so viel Leid zulässt auf dieser Welt. Ja. Hast du mal gefragt? Das habe ich gefragt. Und sie meinte, das ist etwas, was wir nicht greifen können, einfach mit unserem, das akzeptiere ich dann auch so. Mhm. Das ist vielleicht wirklich irgendwas, was, das kann sie auch nicht. Mhm. Da muss man sich damit abfinden. Das kann niemand beantworten irgendwie. Das können wir, man muss akzeptieren, dass es etwas das gibt, was man mit unserem Verständnis vielleicht gar nicht greifen kann. So. Ja. Hat sie für dich jetzt extra für dich eine weibliche Gestalt angenommen? Nein. Das heißt, im Jesus gibt es Männchen und Weibchen. Ja. Auch komisch, ne? Ist ein bisschen schlicht alles. Ich denke mir das Jenseits ein bisschen spektakulärer also vor. Also es gibt, wie du es jetzt eben gesagt hast, Männchen und Weibchen, aber es gibt eben auch anderes. Also sie ist jetzt eben weiblich so. Mhm. Es gibt aber auch eben andere, ich weiß nicht, wie man das, andere Formen des Lebens oder so. Man kann auch als, zum Beispiel jetzt als Tier oder so wiedergeboren werden. Ja. Das ist eben, genau. Haben Tiere Seelen? Ja, alles hat die Seelen. Ein Tier kann zum Beispiel auch, wenn ein Mensch stirbt oder so, kann der auch als Tier oder so wiedergeboren werden. Mhm. Und dann zum Beispiel als, ich weiß es jetzt nicht genau, aber zum Beispiel als dein Hund oder so, könnte jetzt auch deine tote Oma zum Beispiel so sein. Frag sie mal, ob eine Ameise auch eine Seele hat. Ja, alles Lebendige hat eine Seele. Das habe ich schon mal gefragt, das ist so. Auch ein Bakterium? Nein. Nein. Und du hast dich aber sehr intensiv mit ihr beschäftigt. Ja. Zack, nein, Bakterium nicht. Nein, Bakterium hat keine Seele. So weit seid ihr schon gekommen? Ja. Ja, wir haben eben viel darüber gesprochen. So. Mensch, Finn, es ist völlig abgefahren. Wir reden jetzt tot ernst über so eine Sache. Ja, ich finde das aber total interessant. So. Ja, und ich schwöre, dass 90% der Leute, die jetzt zuhören, die denken, Finn ist ein sehr netter Typ, aber Finn ist ein bisschen neben der Kappe. Ja, das kann ich total verstehen. Kann ja. Würde mir auch so gehen, als es jetzt ein Jahr her. Ja. Und wenn ich sowas gehört hätte, natürlich, dann ist das total durchgeknallt, klar. Das ist, aber was soll ich anders machen? Es könnte ja sein, lass uns mal psychologisch betrachten, es könnte ja sein, dass das mit Jenseits und all diesen Sachen, die du mir gerade erzählt hast, null etwas zu tun hat, aber dass diese Gestalt wirklich real in deinem Gehirn ist und du die wirklich so wahrnimmst, wie du mir das gerade erzählt hast. Ja. Das könnte ja auch sein. Könnte eine Wahnvorstellung oder was. Ja, Wahn ist sowieso negativ ausgedrückt. Ja, nicht Wahn, aber eine Vorstellung. Ne, genau, eine Illusion von dir, die dein Gehirn dir vorspielt. Ja. Das könnte ja sein. Hältst du das auch für möglich? Das halte ich jetzt nicht. Also für möglich halte ich alles. Mhm. Das kann sein. Mhm. Ich denke es aber nicht, weil da eben so viel, es ist so vielschichtiger. Ich glaube nicht, dass dass mein Gehirn das so leisten könnte, dieses Ganze. Ach, warum nicht? Das andere ist natürlich auch eine schönere Vorstellung, wie du sie gerade geschildert hast. Aber das Ganze ist so real. Ja. Und schwierig wird es nur, wenn diese Person, wie heißt die überhaupt, die Person? Sie heißt Lara. Lara. Ja. Haben die auch recht modische Namen im Jenseits. Aber nein, ich meine, wenn Lara dir quasi den Weg in die Realität versperrt, das heißt, wenn du keine reale junge Frau lieben kannst, wegen Lara, dann finde ich es schon bedenklich. Ja, klar. Aber also im Moment ist es jetzt einfach so, ich bin damit glücklich. Gut, dann für mich ist das Ganze ja auch real. Also ja. Ich sag mal, für mich ist, ich merke da ja keinen Unterschied so. Also Finn, auch mit dir könnte ich noch sehr lange reden. Und ich fand das auch sehr interessant. Und auch hier ist der Satz entscheidend, du kommst damit gut klar, du bist damit glücklich und deine Eltern scheinen es zu akzeptieren. Ja. Dann ist es halt jetzt im Moment so. Vielleicht kommen auch andere Zeiten. Genau. Danke, dass du uns so offen davon und darüber erzählt hast. Genau, ich wollte noch eine Sache sagen. Ja? Ich finde deine Sendung super. Dankeschön. Danke, dass du das machst und dass du immer für alle ein offenes Ohr hast, dass du mich jetzt auch so ernst genommen hast. Und ja, schade, dass du in 2 Jahren, sag ich mal, aufhörst, aber so lang höre ich dich noch. Das ist super. Ich danke dir vielmals. Finn, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Ihr seht, wie vielfältig das Leben ist. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt eine wahnsinnige Vielfalt von Dingen, die Menschen sehen und erleben und womit und durch was sie glücklich sind. Und ich glaube, man sollte sich hüten, zuvoreilig zu urteilen, was das Richtige und was das Falsche ist. Hier ist Britta. Britta ist 43. Guten Morgen, Britta. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schön, dass ich dich sprechen darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Britta. Also, ich möchte von der ungewöhnlichen Liebe zwischen Uwe und mir berichten. Zwischen Uwe und dir? Und mir. Das ist jetzt was ganz Reelles, Reales, nichts Geistliches. Wir sind zwei Menschen, die sich im letzten Jahr auf sehr ungewöhnliche Art und Weise kennengelernt haben. Nämlich eigentlich dadurch, dass wir beide ziemlich kaputt sind. Also krankhaft gesehen kaputt. Wie alt ist, also Uwe ist ein realer Mann. Genau, ein realer Mann, 45 Jahre alt und hat seit 11 Jahren MS. Ah, und bist du auch in irgendeiner Weise schwer erkrankt? Du hast es angedeutet. Ja, ich bin seit über 20 Jahren schwer erkrankt. Ich hatte einen Motorradunfall und habe dadurch eine Lymphabflussstörung bekommen. Also bei mir läuft die Flüssigkeit nicht aus dem Körper. Die muss immer durch eine Spezialtherapie rausbandagiert und therapiert werden. Wie oft muss das gemacht werden? Es muss eigentlich alle 6 bis 12 Monate gemacht werden, aber da muss ich immer wieder mit den Kostenträgern kämpfen. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so das Ungewöhnliche, sondern das Ungewöhnliche ist, dass Uwe mich trotzdem so liebt, wie ich bin, weil ich sehe ein bisschen anders aus als Menschen, die diese Erkrankung nicht haben. Wie siehst du denn aus? Beschreib dich mal. Ich bin 1,64 groß und ich wiege 130 Kilo zurzeit. Ich habe schon 207 Kilo gewogen, bevor die Therapie begonnen hat. Und durch viel Therapie, also Lymphdrainage, Kompressionsbekleidung, Britta, hat man das gut Britta, im Griff. Ich höre gerade, wir haben ein Foto sogar von dir, was wir offensichtlich zeigen dürfen. Ja, klar. Ah, ich sehe auf einem Elektroroller, ne? Ja, ganz Elektro, genau. Wie sagt man? Das sind E-Scooter. E-Scooter, genau. Sehe ich zwei Menschen, da bist du, aber da siehst du gar nicht so dick aus. Bin ich, aber es ist gut getan. Das war unsere Hochzeitsreise übrigens. Das heißt, bist du auf so ein Gefährt angewiesen? Ja, wenn ich weitere Strecken gehen möchte, mehr als 200 Meter, muss ich das nehmen. Bist du so füllig, sage ich mal? Du bist wahrscheinlich nicht so füllig, weil du extrem viel isst, sondern aufgrund der Erkrankung. Ganz genau. Ich habe nie ein Essproblem gehabt, aber ich wurde 15 Jahre immer wieder in diese Schublade geschoben. Verstehe. So, und Uwe ist schwer MS erkrankt, sagst du? Aber richtig schwer und sieht so mega cool doch aus, oder? Sieht sehr cool aus, ja. 2 rasante junge Leute sehe ich da. Ja, aber er kann sich ganz, ganz schlecht bewegen. Also er hat noch eine Laufstrecke von 5 Meter ungefähr. Und sein einer Arm ist auch schwer betroffen, aber er ist der tollste Mann auf der ganzen Welt. Jetzt nochmal, das habe ich gerade nicht richtig kapiert. Wie habt ihr euch genau kennengelernt? Ich gründete letztes Jahr eine Selbsthilfegruppe für meine Erkrankung und wurde von dem Selbsthilfegruppenleiter Uwes Stammtisch, also Uwes Selbsthilfegruppe, eingeladen. Und dann brettete er genau mit dem roten Scooter, auf den ihr ihn sitzen seht, voll in mein Herz, aber frontal. Ist so eine Art Elektrorollstuhl, ne? Kann Ganz man sagen. Genau. Ja, ja. Das heißt, ihr wohntet und wohnt gar nicht so weit auseinander? Nein, wir wohnen im Ruhrgebiet, Ich in Herne, er in Herten. Oh ja, okay. Aneinander. Das ist ja nicht weit auseinander. Was, ganz genau. Was macht diese besondere Liebe, Britta, zwischen dir und Uwe aus? Das ist die absolute Vertrautheit. Und wir wissen beide nicht, was uns eigentlich so schnell aufeinander anspringen ließ. Das hat wirklich eine Woche gedauert. Mhm. Und dann war besiegelt, dass wir nie wieder einen Tag ohne einander sein wollen. Aber ihr, nach wie vor habt ihr keine gemeinsame Wohnung. Doch, wir sind nach genau einer Woche zusammengezogen. Ach so. Ich habe zwar meine Wohnung weitere 6 Monate behalten, aber durch den Tod von Uwes Vater und der Ängste, dass Uwe dadurch einen erneuten Schub bekommen würde, habe ich ihn keine Minute mehr alleine gelassen. Wie lang lag deine letzte Liebe zurück, bevor du Uwe kennengelernt hast? Das war im Jahr davor, 2013. Ich hatte insgesamt 2 große Lieben, die beide mit meiner Erkrankung überhaupt nicht klarkamen. Das heißt, mit Uwe, das ist jetzt deine glücklichste Zeit. Absolut. Und Uwe war nach 22 Jahren verlassen worden. Als sein Zustand immer schlechter wurde, ist seine Ehefrau gegangen. Ah ja. Jetzt seid ihr beide gehandicapt, so kann man es ja sagen. Wie ist der große Bereich Sexualität und Erotik? Wie funktioniert das? Das ist die tollste Sexualität, die man sich überhaupt vorstellen kann. Weil sie komplett hemmungslos ist. Wir haben überhaupt nichts voreinander zu verstecken. Wir sind einfach so, wie wir sind. Uwe kann sich zwar im Bett nicht mal alleine umdrehen, hat aber einen Galgen und ein Motorbett. Und ich habe halt in die ein oder andere Körperschwellung, die er richtig toll findet, anzufassen. Das ist ja sehr lustig. Ich stelle mir gerade vor, wenn ihr Sexmänner habt im Motorbett, wie das dann funktioniert. Also Jürgen, wir haben schon oft überlegt, ob wir bald mal einen Therapiefilm drehen sollen. Um anderen zu zeigen, wie man es machen kann. Ganz genau, weil wir sind wirklich der Meinung, dass es vielen behinderten, kranken Menschen besser gehen könnte, wenn sie das große Glück haben, was wir haben. Wir sehen das nicht als Normalität und darum habe ich auch zum Thema ungewöhnliche Liebe angerufen. Wir haben so ein Glück gehabt, dass wir uns getroffen haben, dass wir das oft nicht fassen können. Das finde ich allerdings auch. Ich habe schon so oft von Menschen, die schwer krank sind, die eine Behinderung haben, gehört, dass sie eben keinen Partner finden und sehr viele Jahre oder wirklich dann fast immer allein und einsam sind. Insofern ist so eine Geschichte natürlich traumhaft. Das ist wunderschön. Absolut. Wir haben letztes Jahr auch im Oktober noch geheiratet, bevor ich wieder in die Spezialklinik musste, weil wir einfach uns gegenseitig absichern wollen. Uns ist sehr klar, dass unser Glück auf sehr dünnem Eis eigentlich steht. Die Hochzeit war eine Traumhochzeit, wie man sich sie vorstellen kann. Der Knüller war, dass unsere Hochzeitsreise in meine Spezialklinik ging, also in die Feldbergklinik in Schwarzwald, da haben wir unsere Hochzeitsreise hingemacht. Ja. Und selbst das passt noch wieder, weil ich engagiere mich sehr für die Lip- und Lymphpatienten. Und dass ich genau da meine Hochzeitsreise hin tat, war irgendwie auch kein Wunder. Kann man sagen, bei dir oder auch bei Uwe, wie hoch die Lebenserwartung so ungefähr ist? Also insoweit ich alles nachgelesen habe, ist bei MS-Kranken die Lebenserwartung nicht irgendwie festgelegt, dass man sagen könnte, er ist deutlich gemindert oder dass man das einordnen könnte. Bei mir ist die Gefahr, dass mir eher was passiert, natürlich durch Herz-Kreislauf-Belastung extrem gefährdet. Darum kämpfe ich auch dafür, dass jedes Kilo, was aus meinem Körper rausgelümpft wird, auch wegbleibt. Kann das sein, dass jetzt die Belastung durch die Behinderung oder durch die Erkrankungen sogar die Liebe noch anspornt? Sie hilft auf jeden Fall. Sie hilft. Dadurch, dass ich die körperliche Pflege von Uwe übernommen habe, obwohl es mir oft schlecht geht, mache ich viele Bewegungen, die meinem Lymphabfluss wieder gut tun. Ach so. Also, und bei Uwe ist es so, dass der durch unsere Liebe unsagbar viel Anschub nochmal bekommen hat. Er ist sowieso ein total lebenslustiger, cooler Typ, ein Punkrocker, immer geblieben, trotz der Erkrankung. Aber das hat ihm wirklich nochmal einen Schub nach vorne gegeben. Du hast gerade gesagt, nach 22 Jahren hat seine Frau ihn verlassen. Ja. Und wie lange Zeit lag dann dazwischen, zwischen verlassen werden und dich kennenlernen? 4 Jahre. 4 Jahre. Und er wusste genau, was passiert. Er hat sich oft Gedanken gemacht, ob er alleine bleiben wird, weil ihm klar war, dass es nicht so leicht wird, in seinem Zustand eine Frau zu finden, die ihn lieben wird, einfach so wie er ist. Du hast ja gerade von dir erzählt, dass das die größte Liebe jetzt deines Lebens ist. Wie ist es bei ihm? Also, wenn ich ihm Glauben schenken darf und er sagt es mir mindestens einmal am Tag, geht es ihm ganz genauso. Mensch, wir haben wirklich den Sechser im Lotto, anders kann ich es nicht beschreiben. Ja, ich mag das schon, ich freue mich so für euch. Das ist wirklich ganz, ganz toll und du hast völlig recht. Wenn man ziemlich krank ist, wenn man angeschlagen ist und wenn man dann eine Liebe hat, ist das die beste Zusatzmedizin, die man erleben kann? Ja. Und weißt du, wir haben 160% Schwerbehinderung mit allen Merkzeichen außer blind. Das soll uns mal jemand nachmachen. Und wir haben wirklich, glaube ich, so viel Schwerbehinderungsgrad, wie wir haben, so viel Spaß haben wir im Leben. Ich vermute mal, dass in eurem Freundeskreis nicht ein weiteres so glückliches Paar ist, oder? Ich glaube, da gibt es auch einige glückliche Paare, aber die haben natürlich lange nicht dieses angebliche Damoklesschwert über sich. Ja, genau. Aber wir haben wirklich, also auch unsere Selbsthilfegruppen, beide Gruppen, also ob meine Freunde oder Uwes Freunde, wo wir alle kennen sich gegenseitig mittlerweile, die freuen sich so sehr für uns, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, was uns passiert ist. Ich glaube auch, Britta, wenn, wie du es gerade gesagt hast, wenn so ein Damoklesschwert über einem schwebt, dass man das, was man hat und die gute Zeit noch viel mehr wertschätzt, als wenn man gesund ist und alles so ganz normal und toll läuft. Und genau so ist es. Ja. Britta, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich glaube, alle Leute, die jetzt zugehört haben, gönnen euch euer Glück und eure Liebe, auf das sie noch viele, viele, viele, viele Jahrzehnte anhalten mag. Ja, ich könnte dir sagen, dass Uwe mir mal sagt, wenn er so 85 ist, sucht er sich mal eine junge Knackige. Okay, darf er dann. Dann habe ich ihm auch gesagt. Dann schöne Grüße an Uwe. Ja, danke Jürgen und mach weiter. Die letzte Zeit, die du noch mit uns verleben wirst als Talker, Nachttalker, mach genauso weiter. Ich höre dich seit über 15 Jahren. Ja, super. Liebe Britta, vielen Dank für den Anruf und alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 ungewöhnliche Liebe oder ungewöhnliche Lieben. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Wir haben ja schon sehr interessante Sachen gerade gehört. Es geht jetzt weiter mit dem Peter und der Peter ist 80 Jahre alt. Guten Morgen, Peter. Hallo, hier ist Peter, ja. Ja. Hallo, Domian. Hallo, Peter, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Ungewöhnliche Liebe, erzähl. Ja, ich habe eine Frau kennengelernt. Ich war in Australien bei einem Freund, der hatte eine junge Philippinin geheiratet. Ich sage, wie bist du denn da dran gekommen? Oh, Internet, sagst du. Und dann will ich das auch mal probieren. Da habe ich mich bei Filipino.com eingeschrieben. Da hatte ich so an die 30 Bewerberinnen. Aber das schreute sich immer. Nur eine blieb übrig. Ist die jetzt, die ich habe. Und du hast gleich mit offenen Karten gespielt. Ich bin 80 Jahre alt. Ja, natürlich. Absolut ehrlich. Nein, keines. Das ist unser A und O. Ja. Wir sagen immer nur die Wahrheit. Und du bist jetzt mit einer jungen philippinischen Frau zusammen. Ja, wir sind verlobt. Wie alt ist die Frau? Die ist 23. 23. Ich höre gerade, Peter, wir haben ein Foto. Auch das dürfen wir zeigen. Ja. Ja, da bist du mit deiner jungen, hübschen Frau von den Philippinen. Ja. Das sehen wir hier. Und du siehst aber auch nicht aus wie 80, muss ich sagen. Ja, danke schön, das höre ich öfters. Ich wurde jetzt auch schon mal auf 48 geschätzt. Naja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber 58 wäre auch möglich. Aber, ja. Was hast du gesagt, 24 oder 23? Ist sie? 23 ist sie. 23? Yes, ja, die wird bald 24. So, jetzt muss ich einmal erstmal Luft holen. Ein 80-jähriger Mann ist mit einer 23-jährigen Frau zusammen. Wie geht das? Bitte? Wie geht das? Wie das geht? Ja, also wir haben über Skype haben wir uns ständig unterhalten. Wie gesagt, 30 Bewerberinnen, die sind also alle weggeflogen wieder, bis auf diese, weil die hat mich immer mehr interessiert. Und dann bin ich nach 4 Monaten bin ich hingeflogen in die Philippinen und dann haben wir ein halbes Jahr zusammen gewohnt. Und anfangs haben wir uns sehr oft gestritten. Wir haben uns bestimmt 7-mal getrennt, aber das klappte nie. Mal wollte sie gehen, konnte es nicht, dann wollte ich wieder gehen. Und so haben wir dann allmählich gemerkt, dass wir miteinander reden müssen. Und dann, wurde das immer schöner. Läuft das ganz harmonisch. Wie habt ihr denn am Anfang, oder vielleicht jetzt immer noch, wie sprecht ihr, in welcher Sprache miteinander? Ja, sie spricht Amerikanisch. Mhm. Und du kannst auch gut Englisch? Ich Englisch, ja. Ja, ja, das geht doch Englisch. Und dann haben wir auch Übersetzer, wenn wir Skype machen, und das braucht man nicht. Wir haben jedes Mal untersucht, so, aber es geht immer schneller, immer einfacher. Und sie lernt jetzt Deutsch. Ja, also sie lebt jetzt in Deutschland, du hast sie hierher fliegen lassen. Ja, sie will nachher kommen, ich will das, ja. Und ja. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Also nicht da irgendwie Sex, Tourismus oder sowas. Ich will also wirklich eine echte Beziehung. So, da muss ich mal unterbrechen. Diesen Gedanken haben natürlich alle Leute jetzt. Da ist ein 80-jähriger Mann, der hat vielleicht eine gute Rente, der kauft sich in Anführungszeichen jetzt eine junge Frau aus den Philippinen, die aus sehr armen Verhältnissen kommt. Dieser Gedanke käme ja den meisten wahrscheinlich. Ja, hängt dann in der Luft. Ich mag es manchmal, ja. Ja. Aus welchen Verhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen kommt sie denn in den Philippinen? Die ist, also, die hat also eine ganz ungewöhnliche Familie, wird gesagt, nämlich 8 Kinder, alle vom selben Vater und von derselben Mutter. Also aus einer armen Familie? Nein, arm sind die gar nicht. Ja, jetzt ist sie arm. Die hat schon 15 Nichten und Neffen. Mhm. Die ist nämlich ziemlich jung. Und der Vater hat vor 4 Jahren einen Unfall gehabt, der hat Querschnitt gelähmt. Den habe ich kennengelernt. Mhm. Ein ganz armer Mann, der würde sich umbringen. Also wenn ich ein Messer hätte, würde ich mich töten. Das ist ganz traurig da. Aber was sagt denn die Familie dazu, dass die junge Frau jetzt so einen reifen Mann hat? Ja, was heißt hier reich? Also relativ, reif, ja. Nicht reich, reif, reif. Ein was? Ein reifen Mann, also einen alten Mann, kann ich auch sagen. Also was sagt die was sagt Ihre Familie, dass sie jetzt einen so viel älteren Freund hat? Die müsste ja die Zustimmung geben, und die haben sofort gesagt, Mädchen, du bist alt genug, du musst das entscheiden, was du machen willst. Die haben auch sowieso schon 2 Jahre in Hotels gearbeitet und studiert, hat Geld verdient, hat Computerwissenschaften studiert und ist Deutsch und so weiter. Und sie will also nach Deutschland und hier Fuß fassen. Ich helfe ihr gerne dabei. Genau, das ist vielleicht so ein Stichwort. Kann das sein, dass du Mittel zum Zweck bist? Sie auch. Bitte? Sie auch Mittel zum Zweck. Sie ist nämlich eine sehr häusliche und vielseitige Frau. Ja. Sie ist also lernwillig, lernfähig und humorvoll. Mhm. Religiös ist sie auch. Also, ich versetze mich gerade mal in meine Vergangenheit. Ich bin 23 Jahre alt. Und wenn ich mir vorstelle, in der Zeit mit einem 80-jährigen Mann oder mit einer 80-jährigen Frau hätte zusammen sein müssen, wäre ich laufen gegangen. Weil das so weit weg ist und mich das hätte erotisch null interessiert. Wie läuft denn das bei euch? Wie meinst du das? Naja, das heißt, ihr schlaft auch miteinander. Ja. Ja. Ja. Kommt man sich da in dem Alter nicht ein bisschen komisch vor, wenn man mit einer 23-Jährigen schläft? Im Gegenteil. Im Gegenteil, du findest es toll. Du bist der Hengst dann. Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich da sehr harmonisch mit ihr zusammen. Glaubst du, dass ihr es wirklich Spaß macht? Oh ja. Ja. Ja. Hatte sie denn früher in ihrer Heimat auch den Hang zu älteren Männern? Nein. Nein? Nein, sie hatte nicht. Sie hatte einen jungen Mann kennengelernt in ihrem Alter. Mhm. Mit dem war sie 2 Jahre zusammen. Und dann hat er gesagt, ich will Priester werden. Mhm. Ich muss dich verlassen. Mhm. Du musst mich verlassen. Oh, dann ist sie so 2 Jahre ohne so rum. Und dann hat sie mich kennengelernt. Mhm. Hast du Kinder? Nein. Nein. Aber du hast Freunde und Verwandte sicher. Wer? Du hast Freunde und Verwandte. Ich? Ja. Ob ich Kinder habe. Nein, ja, ob du Kinder hast, ja. Ja, 2. Zwei. Was sagen deine erwachsenen Kinder zu dieser Liebe? Die sagen, Hauptsache ist, Papa ist glücklich. Alles muss er selber wissen. Und was sagt die Verwandtschaft? Ja, das ist eine Verwandtschaft. Naja, die weitere Verwandtschaft. Ja, die Staunen. Ja. Gibt's niemanden, der die Nase rümpft und sagt, Mensch, was will der Olle denn mit so einem jungen Mädchen? Nee. Also bist du umgeben von sehr toleranten Menschen? Ja. Und es gibt auch Intolerante, aber die ziehen dann langsam zurück. Ja. Die lasse ich auflaufen. Also, du sagst, dass das eine tiefe Liebesbeziehung ist. Ja. Und zwar mag ich das daran, immer wenn wir auseinandergehen wollen, auch räumlich nur, nicht in welchem Streit oder was wir anfangs hatten, wir oft Streit um Kleinigkeiten, wir wussten nicht warum, da haben wir drüber gesprochen, immer, da wird die Anziehungskraft, die Telepathie ist das. Wir sind telepathisch verbunden. Verstehe, erahne. Ich erahne es. Ich gehe davon aus, dass du auch Enkelkinder hast. Ich? Nein, noch nicht. Ach so, weil ich rechne gerade so, die könnten dann ja schon sehr gut im Alter deiner Freundin sein. Nee. Hast du keine. Mein Sohn, der ist in einer Beziehung, da klappt es nicht. Ja. Die bekommen keine Kinder, die Frau hat Probleme mit es. Und meine Tochter, die war zusammen 4 Jahre mit einem Mann, der war aber sterilisiert. Achso. Und er ist gestorben. Verstehe. Ist jetzt so quasi Witwe. Also Peter, für mich wäre es nichts. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich käme mir da ein bisschen komisch bei vor. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass ihr beide gut miteinander klarkommt und dass das eine ehrliche Beziehung ist. Nur darum geht es. Ja. Danke, dass du uns das erzählt hast. Und ich wünsche euch beiden natürlich von Herzen viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Okay. Tschüss, Peter. Tschüss. Ciao. Hier ist Mimi. Mimi ist 19. Guten Morgen, Mimi. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Mimi. So, jetzt unterhalten wir beide uns zum Thema ungewöhnliche Liebe. Welche ungewöhnliche Liebe hast du? Ich habe von November, also Anfang November bis Anfang Februar in einer sehr intensiven 24/7 BDSM-Beziehung gelebt. Einer sehr intensiven? Sag's nochmal. 24/7 BDSM-Beziehung. Eine 24, dann war wieder eine Störerin, 24-Stunden-Beziehung? 24 Stunden, 7 Tage die Woche BDSM. Ah ja, also das heißt, du warst von November bis Februar komplett jeden Tag in dieser SM-Beziehung. Genau. Beschreib's mal, in welcher Rolle warst du? Ich war der unterwürfige Part, das heißt, ich habe das Halsband nie abgelegt, nachdem er mir das endlich mal angelegt hatte. Wie alt ist er? Und er ist 33. Ja. Ja. Ja. Und das war alles ein bisschen komisch, weil er eigentlich selbst unterwürfig ist und auch seine Domina hat und für mich sich quasi umgedreht hat und ich die Einzige war, für die er dominant war. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns auf einem Stammtisch kennengelernt. Einfach, weil eine gemeinsame Freundin ihn mitgebracht hat und dann kamen wir ins Gespräch. Bei einem normalen Stammtisch oder SM-Stammtisch? Swinger-Stammtisch. Swinger. Also, okay. Nicht die Swinger, sondern die Partner-Tauschmenschen. Okay. Ja. So, und dann, das ist ja dann ein großer Schritt, die Entscheidung zu fällen, wir machen das jetzt zusammen. Wie kam das? Das hat sich einfach so ergeben. Also, ich kannte ihn ja schon ein paar Monate, als wir dann intensiver Kontakt hatten. Und dann habe ich gleich das erste Wochenende, das wir miteinander verbracht haben, auch komplett bei ihm verbracht. Und haben uns gegenseitig immer so ein bisschen gepiesackt. Und irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass er Macht über mich hat. Und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, du ziehst ganz zu ihm? Nee. Zu ihm gezogen bin ich nicht. Aber wenn man 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen ist, muss man ja gemeinsam in einer Wohnung verbringen. Na, wir waren nicht permanent zusammen, aber ich war immer auf Abruf. Ach so. Und wie oft hat er dich dann pro Tag abgerufen? Ach, nicht ganz so oft, aber wir haben uns 3 Tage, 4 Tage die Woche gesehen, je nachdem, wie viel er gearbeitet hat. Und wenn wir uns nicht sehen konnten, hat er mir halt Aufgaben gegeben. Welche Aufgaben hat er dir gegeben? Von bis, also irgendwie Aufsätze schreiben oder... Aufsätze schreiben? Mich, ja. Das war ein bisschen öde Aufgabe. Mein schönstes ja. Erlebnis in der Schule, oder was? Nee, Thema war Ordnung ist das halbe Leben. Ah ja, ist auch ein sehr schönes Thema. Ja, er hat mich besucht und ich habe ein Ordnungsproblem. Achso, du bist ein bisschen daraufhin, schlampig. Ja, kann man so ausdrücken. Mhm. Also es waren halt alles meistens erzieherische Aufgaben. Und wie lange musste der Aufsatz sein? Wie viele Seiten? Nicht so lang. Eine A4-Seite war das. Ja, okay, das geht. Wenn ich dein Herr gewesen wäre, hätte ich gesagt, also Mimi, 15 Seiten. Nein, 20 Seiten Aufsatz. Ordnung ist das halbe Leben. Erzähl uns von dem Halsband. Wann hast du das Halsband anlegen müssen? Das hat er mir im Dezember angelegt. Da waren wir zusammen essen. Ja. Und beim Inder, da war er auch ein bisschen sadistisch. Sadistisch. Ich bin jemand, der scharfes Essen nicht verträgt. Und ich habe mir was bestellt und wusste nicht, dass es scharf ist. Ah, verstehe. Und habe mir dann noch ein Glas Milch dazu bestellt. Und dann hieß es, das Glas Milch nehme ich so lange, bis dein Teller leer ist. Und es war ganz scharf und du hast scharfe Sachen. Ich habe ihn gehasst in diesem Moment. Und wann kam das Halsband ins Spiel? Das hat er mir danach angelegt, noch im Restaurant. Und hast du das dann bis zum Ende eurer Zeit getragen, das Halsband? Abgesehen vom Duschen, dadurch, dass es halt aus Leder ist, habe ich es 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche getragen. Wie war denn, bis er es mir dann abgenommen hat. Ja, wie war das denn, wenn du ihn besucht hast zu Hause? Was musstest du dann bei ihm zu Hause machen? Na, ich musste mich halt dementsprechend umziehen, dass alle meine Körperpartien für ihn leicht zugänglich und trotzdem bedeckt sind. Mhm. Und dann habe ich mich wortlos neben ihn niedergekniet und dann war es immer unterschiedlich. Also meistens lief es so ab, dass wir uns erst ein bisschen unterhalten haben oder er hat mir den Kopf gekrault und wir haben dabei einen Film geguckt oder so. Mhm. Und dann kam irgendwann der Moment, dass er gesagt hat, senk deinen Blick und dann wusste ich, dass er in Spiellaune ist sozusagen. In Spiellaune? Ja. Senk deinen Blick und dann ist er in Spiellaune. Spiellaune bedeutet? Spiellaune bedeutet, dass er sich quasi genommen hat, was er wollte, rein körperlich gesehen. Sexuell? Ja. Ja. Und auch sadistisch. Und auch sadistisch. Was war das Sadistischste, abgesehen von dem scharfen Essen, was er dir zugemutet hat? Ignoranz. Ach so, Ignoranz. Also gar nicht mal eine körperliche Gewalt, Schläge, sondern... Ich bin masochistisch. Bitte? Ich bin sehr masochistisch. Mit Schmerzen kann man mich nicht unbedingt bestrafen. Ja, verstehe. Du heißt ja unsere Sendung Ungewöhnliche Liebesbeziehungen. War das eine wirkliche Liebesbeziehung oder einfach ein sexueller Wahnsinn, der euch da miteinander verbunden hat? Also für mich war es definitiv eine Liebesbeziehung. Nur reden wir... Also seitdem wir uns jetzt auch getrennt haben, ist einfach, sobald ich irgendwie nur den Namen höre oder irgendwas, was im entferntesten Zusammenhang mit ihm steht, ist bei mir den ganzen Tag gelaufen. Bist du traurig? Warum ist das wieder auseinandergegangen? Er ist ein monogamer Mensch und ich bin eigentlich jemand, der, ja, ich würde es Nymphoman bezeichnen, ist. Bist du ihm denn in dieser Zeit auch fremdgegangen? Nein, Gott sei Dank nicht, aber es wurde immer schwerer und deswegen haben wir halt miteinander gesprochen und für uns festgestellt, bevor wir das Ding gegen die Wand fahren, lassen wir es lieber gleich bleiben. Ach so, eine Trennung aus Vernunft, das ist ja schon erstaunlich. Ja, war auch nicht einfach. Ja. Du bist ja erst 19 Jahre und machst schon solche krassen Sachen. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gemerkt hast, dass du in dieser Richtung programmiert bist? Also richtig bewusst geworden ist mir das mit 16. Mhm. Durch was? Das Interesse durch einen Chatroom, wo ich dann halt virtuelle Machtspielchen gespielt habe. Ah, da war ein Mädchen, Mit der habe ich mich unterhalten und dann sagte sie, oh, mein Meister kommt gleich. Und ich wusste nicht, was sie meint und habe dann einfach gesagt, oh cool, ich will auch einen. Und wie man oh, cool, halt so ist in den jungen Jahren. Ich will auch ein Meister, das finde ich super. Mimi, wir müssen leider Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Aber schön, dass du uns ein bisschen von dir erzählt hast und von deiner Besonderheit. Auch wir beide könnten sicher noch sehr lange intensiv reden. Aber schön, dass du da warst und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schlaf gut. Bis dann.